Упражнение 6, страница 37. Acht, Nacht, Fach, Sache, auch, Bauch, rauchen, brauchen, doch, noch, Koch, Woche, suchen, Kuchen, Tuch, Buch.